wennst du mal wieder denkst, dass das alles ein ziemlicher Bockmist ist, dann war's einmal eine Geschichte. Wennst du aufhören darfst, alles so um dich rum, so deppert und miserabel zu bewerten. Du könntest einmal Dinge, ja mei, das alles ist heute so, ja mei. Wenn's sowieso nix hilft, ja mei, was reg ich mich auf? Das könnt ihr auch lassen, ja mei, na brauch ich die Geschichten nicht so zum Hassen. Wenn dann der Charlie wieder mal grüne Hosen und eine gelbe Jocken hat, ja mei, das ist heute so. Wenn er dann daherkommt mit seinen gelben Schuhe und der grünen Joppen und der lila Hose, ja mei, noch war das einmal eine Geschichte, bis aufhören darfst, das alles um dich herum so miserabel deppert zu bewerten. Du kannst einmal Dinge, ja mei, das ist halt noch nicht so, ja mei, warum mecken, wenn's sowieso nixen hilft, ja mei, das könnt ich genauso einfach lassen, ja mei, na da die halt noch an die Geschichten immer so fassen. Wenn dann die Frau vom Charlie wieder mit ihrer depperten grünen Brühe daherkommt, dann hat sie einen roten Rock und grüne Damenhaferschuhe.